Der Abend dämmerte bereits, als wir in einer kleinen Bucht vor Anker gingen. Die Besatzung der Barke hatte sich am Ufer ein Feuer angefacht und sich daran niedergelassen. Ich hatte einige Stunden geschlafen, als mich ein eigenartiges Geräusch aufweckte, dem ich vorsichtig nachging. Was sah ich? Das Boot, das die zwei Männer und die beiden Frauen gebracht hatte, war unter das Fenster der Kajüte gezogen worden. Durch die Fensterluke wurde ein kleiner, aber nicht leichter Gegenstand am Seil herabgelassen. Es war mir sofort klar, in dem Boot wurde das Geld des Oberzolleinnehmers verstaut, also der Ertrag der Steuer, die er eingesammelt hatte. Leider hatte ich einen Fehler begangen. Man konnte nämlich vom Ufer das Verdeck überblicken. Daran hatte ich nicht gedacht. Schüsse krachten, und ehe ich mich versah, hatten mich 9 Mann gepackt. Halef erging es nicht anders. Als ich von den betäubenden Schlägen auf den Kopf erwachte, befand ich mich nicht mehr auf der Barke des Oberzolleinnehmers, sondern im Kielraum eines anderen Schiffes, das sich in schneller Fahrt befand. Endlich hörte ich Schritte. Meine Fesseln wurden gelöst. Steh auf, geh mit. Zu meiner Beruhigung stellte ich fest, dass man mir außer den Waffen nichts abgenommen hatte. Auf dem Hinterdeck saß ein Mann in roter Hose, weißem Turban und blauem Kaftan. Seine lange Weste war reich mit Gold bestickt und im Bassora-Schal, der ihm als Gürtel diente, funkelten kostbare Waffen. Ich erkannte ihn sofort. Es war der heulende Derwisch. Weißt du, wer ich bin? Nein, aber ich vermute es. Nun, wer bin ich? Du bist Abu Saif. Ich bin es. Knie nieder vor mir, Jauch. Was fällt dir ein? Steht nicht im Koran geschrieben, dass man nur Allah allein anbeten soll? Das gilt nicht für dich, denn du bist ein Ungläubiger. Ich befehle dir, niederzuknien, um deine Ehrfurcht zu bezeugen. Noch weiß ich nicht, ob du Ehrfurcht verdienst. Was? Und selbst wenn ich es erfahren hätte, würde ich dir meine Achtung auf andere Art beweisen. Ja, du kniest. Oder ich schlage dir den Kopf ab. Bist du wirklich Abu Saif? Oder bist du ein Henker? Ich bin Abu Saif und halte mein Wort. Nieder mit dir. Oder ich lege dir den Kopf vor die Füße. Bewahre deinen eigenen Kopf. Jauch! Feigling! Was? Einen Feigling nennst du mich? Gewiss, du bist einer. Warum hast du die Barke nachts angegriffen? Warum hüllst du deine Spione in Weiberkleider? Warum zeigst du hier Mut, wo du von deinen Leuten umgeben bist? Ständest du mir allein gegenüber? So würdest du anders reden. Ich bin Abu Saif, der Vater des Säbels, und 10 Männer deiner Sorte vermögen nichts gegen meine Klinge. Bravo! So muss man reden, wenn man sich fürchtet zu handeln. Zu handeln? Sind diese 10 zur Stelle? Wären sie da, so wollte ich dir im Augenblick beweisen, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Die 10 sind nicht nötig. Es genügt einer. Willst du vielleicht dieser eine sein? Du würdest nicht drauf eingehen. Warum nicht? Weil du dich fürchtest. Du tötest mit dem Mund, aber nicht mit dem Säbel. Hier! Nimm diesen Säbel und verteidige dich. Beim dritten Hieb wirst du eine Leiche sein. Die ganze Schiffsmannschaft war hinzugetreten und in allen Mienen spiegelte sich die Überzeugung, dass ich wirklich beim dritten Hieb Abu Saifs ein toter Mann sein würde. Er drang sogleich wild und regellos auf mich ein, sodass ich keinen Augenblick Zeit hatte, Stellung zu nehmen. Ich fing seine unreine Winkelquart auf und versuchte sofort die Blöße des Gegners zu nutzen. Mein Hieb saß, obgleich es nicht meine Absicht war, den Gegner ernstlich zu verletzen. Voller Wut darüber vergaß er sich, trat zurück und gab im Sprung abermals Winkelquart. Ich trat einen halben Schritt vor, parierte den Hieb und die Waffe flog ihm aus der Hand über Bord ins Wasser. Nancy! Du bist ein Ungläubiger und hast doch Abu Saif besiegt. Du hast es mir leicht gemacht. Dein Fechten ist nicht überlegt und nicht präzis. Mein zweiter Hieb kostete dich Blut und mein dritter nahm dir die Waffe, während dein dritter mich töten sollte. Ja, trotzdem, du bist in meiner Gewalt. Du bist mein Gefangener, aber du hast dein Schicksal in deiner eigenen Hand. Inwiefern? Wenn du tust, was ich von dir verlange, wirst du bald wieder frei sein. Was soll ich tun? Du wirst mich das Fechten so lehren, wie es bei den Nemsi üblich ist. Einverstanden. Und du wirst dich, solange du auf meinem Schiff bist, von keinem fremden Auge sehen lassen. Gut. Und das Deck auf meinen Befehl sofort verlassen, wenn ein anderes Fahrzeug in die Nähe kommt. Und du wirst mit deinem Diener kein Wort sprechen. Wo ist er? Hier auf dem Schiff. Gebunden? Nein, er ist krank. Halef Omar ist verwundet? Ja, am Arm. Außerdem hat er ein Bein gebrochen, sodass er sich nicht erheben kann. Dann kann ich dir das Versprechen nicht geben. Mein Diener ist mein Freund, den ich pflegen muss. Du wirst es mir erlauben. Ich erlaube es nicht. Aber ich verspreche dir, dass er gut versorgt wird. Das genügt mir nicht. Wenn er das Bein gebrochen hat, muss ich es ihm einrichten. Es ist hier wohl keiner, der das versteht. Das verstehe ich selbst. Ich habe die Wunden deines Dieners verbunden und auch sein Bein geschient. Er hat keine Schmerzen mehr und er ist mit mir zufrieden. Das muss ich aus seinem Mund erfahren. Wenn du mir nicht versprichst, nicht mit ihm zu reden, so werde ich dafür sorgen, dass du ihn überhaupt nicht zu sehen bekommst. Außerdem muss ich noch mehr von dir verlangen. Was? Du hast Freunde unter den Engländern? Ja. Sind es große Leute? Es sind Paschas unter ihnen. So, werden sie dich auslösen? Aha. Du willst dir meine Freiheit bezahlen lassen? Wie viel verlangst du? Du hast kein Gold und Silber bei dir. Du kannst dich nicht selbst loskaufen. Wirst aber trotzdem nicht billig loskommen. Ich habe nichts. Ich bin nicht reich. Das glaube ich. Obgleich deine Waffen ausgezeichnet sind. Aber du bist vornehm und berühmt. Wer so stark ist, den Säbel so zu führen weiß, der kann nichts anderes sein als ein großer Offizier, für den sein Padischa gern ein gutes Lösegeld geben wird. Man wird meine Freiheit nicht mit Geld bezahlen, man wird sie umsonst fordern. Ich habe einen Pass. Ich bin also einer, der im Schatten des Großherrn steht. Hier gilt der Padischa nichts. Hier gebietet nur der Großscherif von Mekka. Und ich bin mächtiger als diese beiden. Ich werde nur mit den Engländern über dich verhandeln. Warum mit denen? Weil sie dich gegen meinen Bruder austauschen sollen. Er befindet sich in ihrer Hand. Er hat mit seiner Barke eines ihrer Schiffe angegriffen und ist von ihnen gefangen worden. Sie haben ihn nach Aden geschafft und wollen ihn verurteilen. Das heißt, sie werden ihn töten. Nun aber werden sie ihn für dich freigeben müssen. Vielleicht irrst du dich. Ich gehöre nicht zu den Engländern. Sie werden mich bestimmt in deinen Händen lassen und deinen Bruder töten. So stirbst auch du. Aber versuchen wir erst den anderen Weg. Du kannst doch schreiben. Du wirst einen Brief an die Engländer aufsetzen, den ich ihnen übermittle. Schreibst du den Brief gut, so werden sie dich austauschen. Schreibst du den Brief aber schlecht, so hast du dich selbst auf dem Gewissen. Also, überlege dir den Brief recht genau. Du hast noch viele Tage Zeit. Wie viele? Wir haben ein gefährliches Meer vor uns, aber ich werde so weit als möglich auch nachts fahren. Wenn uns der Wind günstig bleibt, sind wir in 4 Tagen in Jidda. Von dort werde ich den Boten abgehen lassen. Gut, ich schreibe den Brief. Und du versprichst mir, keinen Fluchtversuch zu unternehmen? Das kann ich dir nicht versprechen. Allah Akbar, Gott ist groß. Und ich habe es nicht geglaubt, dass unter den Christen auch ehrliche Leute sind. Also, du willst mir entfliehen. Ich werde jede Gelegenheit dazu benutzen. Kannst du schwimmen? Ja. Bedenke, dass hier im Wasser viele Haifische sind, die dich fressen würden. Du wärst ein guter Happen. Ich werde dich streng bewachen lassen. Der Mann hier neben mir wird stets an deiner Seite sein. Er wird dich nicht aus den Augen lassen, bis du entweder frei oder gestorben bist. Was wird in diesen beiden Fällen mit meinem Diener werden? Ihm wird nichts geschehen. Zwar hat er eine große Sünde begangen, da er der Diener eines Ungläubigen geworden ist, aber er ist weder ein Türke noch ein Giau. Er wird seine Freiheit mit dir oder nach deinem Tod erhalten. Jetzt kannst du auf dem Deck bleiben. Sobald es dir aber dein Wächter befiehlt, gehst du hinab und wirst in deiner Kajüte eingeschlossen.